Abschnitt Nummer 7 aus Miniaturen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Miniaturen von Karl Hauptmann. Im Dornengarten. Ein gewöhnlicher Mensch, der täglich viele Male alles Staubige und Erdige mit aller Gewalt möchte vergessen machen, um sich und an seiner Menschenhaut, ein solcher kann sich schwer denken, wie die Zitterrose und ihr Häuschen ausgesehen. Er sieht an sich immer die feine, reine Haut, die vom Blute rosig schimmert. Er sieht auch immer in seinem Hause blanke Möbelstücke, die im Schein der Sonne Glanz geben, weiße Tücher auf Tische gebreitet, Teller und Tassen aus schimmerndem Porzellan. Und all das Reine und Blanke darf sich dann, wenn es gar in Schlössern und Burgen ist, tausendfach spiegeln, darf durch reinliche Fenster hoch und breit hinausleuchten in die lichtdurchschimmerte, von Krähen hochdurchzogene, ferne, weite Welt. Die Zitterrose galt als Marthe im Dorf. Der Zitterrose Gemäuer sah man schon von Ferne an, dass es keine Burg war, worin reinliche Herren und weiße, blendende Edelfräulein aus hohen Spiegeln widerstrahlten, ob es gleich auch auf einer letzten Höhe am Waldsaume über den Landen lag. Verwunschen sah es aus, gleich auf den ersten Blick. Wenn einer wie ich aus dem Walde trat, noch aus Dickicht und Wirrnis der stacheligen Brombeersträucher, die im feuchten Moder an der Erde krochen und wo ein dumpfer Waldgeruch beim Schreiten aufstieg, da stand er davor. Man musste Halt machen, solch ein Anblick. Man stand vor einem Walle von Quadern, die auch nur Bergtrolle in alter Zeit geschichtet hatten und die Menschen nicht tragen noch schieben konnten. Bergtrolle, so ein Geschlecht, wie es der erdfahlen Zitterrose verwandt war. Und drüben, hinter den silbergrauen Quaderkanten, leuchtete voll Licht über das schiefe, duckende Moosdach und weit in die Bergwelle und in die Täler. Wer dort stand und am Mauerrande sich Brombeeren pflückte, dachte, dass das da vor ihm einer Waldhexe vertracktes Gemäuer wäre und dass die Brombeeren so dicht in den Garten hingen, bloß um in der alten Marthe Bannkreis langsam und sicher hineinzuziehen. Die Brombeeren hier waren wirklich reine Zauberbeeren. Nirgends sahen sie so dunkel aus und so voll und groß. Wie ein großer Daumen waren sie. Und sie dufteten so reich, als wenn die ganzen frischen Waldkräuter da reingemischt wären in dieses dunkle Beerenblut. Übrigens konnte auch ich mich nicht von der Stelle trennen. Einsam ging die Luft in diesem Waldwinkel auf der Höhe. Selig klang Spechtlachen in meine Träume, regte sich in mir, was die wehende Würzluft flüsterte, und umspann mich die Luft über die Bergtrollmauer hinweg, in den verwunschenen Garten zu springen. Oh, das war wirklich ein rechter Zaubergarten. Ich war in lauter Dornen hineingesprungen. Drinnen am Rande blühten hunderte von wilden Rosenbüschen. Nichts als Wildrosen standen mit Brombeer gemischt in den Steinen. Und das schief hängende, verfallene, niederstürzende Dach der Hütte lag fast in den Ranken. Nun begriff ich, dass die Dorfkinder immer vorbeiliefen und schrien: »Die Zitterrose kommt! Die Zitterrose! Die Zitterrose!« Und dass sie, wenn sie vorüber waren, nichts anderes dachten, als aus den Hexennägeln und Krallen glücklich entkommen zu sein. Hier oben im leisen Wehen lag die einsame Hütte versunken in Dornen und Steintrümmern. Nur an der Giebelwand sah man ein Gattertürchen und spiegelte ein staubiges, erloschenes Fenster. Keine Seele rings. Lange Zeit musste hier keine Seele gewesen sein, denn nur ein unsäglich schmaler Streif Weg ging aus dem Gattertürchen zwischen den Dornenstauden hindurch zum kleinen Bergbrunnen. Und breit konnte der Mensch nicht gewesen sein, der hier nach Wasser lief. Bis hin, wo mitten aus Steinen Perlen und Tropfen in einen verwachsenen Trog klingend einfielen. Ein paar Meisen ziepten in Zorn und jagten sich im wilden Kirschenbaum, der niedrig geblieben im Kampfe mit den Höhenlüften und der verwahrlosten Zitterrose einziges Glück im Frühling war, dass die Holzfäller allen Ernstes erzählten, sie hätten die aschgraue, verrunzelte Hutzel mit einem Kranze aus lichten Blüten ums Haar vor ihrer spinnwebigen Kaluppe stehen sehen. wie ich so stand, in Dorngebüschen noch immer gefangen und mich mühsam daraus lösend, hörte ich seltsames Husten aus dem Gattertürchen, das mir nicht ganz heimlich zumute war. Hier hauste sie einsam, die alte Marthe. Der schmale Fußpfad, von müden, schwankenden Füßen nur leicht betreten, dass das Gras nach jedem Male schnell wieder aufwuchs. Das war hier das einzige Zeichen von Menschendasein. Während tiefer am Hange, Häuschen an Häuschen, im Sonnenlichte klar und reinlich, friedlich und nahe dalag. Hier war Wildnis. Hier war es niemandem recht geheuer. Die Dorfleute erzählten sich allerhand heimlich. Sie käme nicht ans Licht, wenn der Tag schien. Sie ginge im Mondenstrahl, wenn der um die Berge Dämmer spann und die Welt unermesslich schiene und groß und stumm. Dann ginge sie zwischen den Wildrosenbüschen, die bleich ihre Arme streckten und doch so zärtlich, dass sie in der Zitterrose dünnen, dürftigen Fetzen von Kleide nicht hingen. Dann huschte sie in den Nachtschein der Sterne und stünde einsam lachend, wenn Eulen vom Walde kläglich ihr Totenlied pfiffen. Oder ein Uhu sich aus ihrem Dachgiebel schweigenden Fluges höbe, um dem dunkel aufrauschenden Walde zuzuziehen. Da stünd die flatterhaarige Vettel und öffnete ihre Dämmeraugen, die tages so erloschen wären wie das kleine Spinnwebenfenster an ihrem Gemäuer. Die Zitterrose hatte die Menschen nicht gern, denn die Menschen im Orte lachten über die zottelige scheue Alte. Die groben Bauern und alle die Klugen, die nur in den Tag sehen, die lachten, wenn sich die Alte gar einmal mit ihrem Kopfputz blicken ließ, wenn sie sich schmückte, die kleine welke Knochenfrau, die so unsäglich erdig und verrunzelt schien und in der das lange Leben das Prinzesslein längst ganz verwunschen hatte. Sie lachten, wenn sie sich mit einem Hute unversehens noch um die Hausecke blicken ließ, den sie sich über den Kopf gebunden mit roten, breiten, verschlissenen Seidenbändern, über dem flatternden, weißen, dünnen Haar, den ganz vernutzten, aber einst feinen goldenen Schäferhut, wenn sie eine große Blume in ihrem Tuch eingewoben, um die Schultern gelegt, groß und rot leuchtend, von Seide aus dunklem Grunde, oder wenn sie sich gar einen Blumenkranz um die Stirne gewunden, während ihr verwittertes, jämmerlich schmutziges Kattunröckchen um die alten, schlotternden Knie dürftig und dünn wie um verwelkte Stöckchen flatterte. Sie ging immer in kleinen, vertretenen Holzpantinen und war froh, wenn sie in der Dunkelheit niemand mehr auf der Straße fand. Wovon sie lebte, außer den paar Bohnen Kaffee, die sie immer fast zu nachtschlafender Zeit vom Krämer selber holen kam, wusste niemand. Und niemand wusste auch, wovon die eine Ziege lebte, die manchmal aus ihrer Hütte meckerte und schrie. Die Luft ging jetzt weich und warm um das eingesunkene Häuschen und machte die Wildrosen schwanken. Ich hatte ewig gestanden und hatte mir Rosen gebrochen. Ich dachte auch daran, wie klein und geheimnisvoll solch ein menschenfernes Leben und ob da drinnen nicht nur Verwahrlosung und Kummer wohnten. Ich hatte auf einem Felsblock sitzend lange gesonnen, dass die Sonne Schatten in die Täler geworfen, die Krähen längst ihren Nestern in Schluchten zugeflogen und was in Sonne gelegen, tiefer und tiefer geleuchtet hatte. Die Sonne war nun hinter den Bergen gesunken. Nur noch einige Gipfel waren golden ins Licht geschrieben und der Widerschein glänzte in der alten Dorfhexe einziger trüber Scheibe wie dunkle Rosenglut. Da! Still! Es regte sich leis. Die Zitterrose schaute aus ihrem Gatter und hielt ihre magere Hand heraus, um die Luft zu fühlen. Ich wagte mich nicht zu rühren. Aber das Gatter schloss sich neu. Und es blieb wieder ewig mäuschenstill. Dämmer kamen ins Tal. Unten, den Bergstrom entlang, der jetzt lauter heraufbrauste, entstiegen silberne Nebel. In den finsteren Waldkronen, die ums Häuschen lagen, begannen leise Stimmen sich aufzuheben, unterdessen die Welt immer mehr in den Äthergrund klarer Finsternisse sich tauchte und Frieden im Grunde lag und Glanz auf den Höhen. Ich saß auf den Quadern der Bergtrolle, die in der wachsenden Nacht zu schimmern und zu leuchten begannen, wie aus sich geheimnisvoll erglüht im Raume. Einzelne Sterne blinkten. Die Mondscheibe schwebte stumm in den Nachtäther. Die Wildrosenbüsche bekamen Silberschein. Bleich lag es um mich. Der Abendstern über der Hütte, schien ein einziger großer Demantstein. Die Rosenglut des kleinen Fensters war längst verblichen. Dann Stern an Stern in lautloser Nacht. Die Stimmen des Waldes gingen in der Höhe wie leise Chöre und erfüllten die Luft mit Gesumm und Gesang, der nicht der Menschenstimme glich und doch klang wie aus Herzenstiefe. Da! Die alte, verwahrloste Marthe kam leise aus ihrem Häuschen, wie in Silberlicht reingebadet, ein zittriges, schwankendes Mütterchen, die blöden Augen ins Dämmerlicht. Der weite Schäferhut glänzte einen Schimmer goldig im Nachtschein. Sie hatte ihre Zöpfe in dünnen Strähnen im Nacken hängen und zog am Stricke die helle Ziege in den stummen Dornengarten. Da saß sie und hielt in verlorenen Worten, die sie nur manchmal dem Atem gab, Zwiesprach mit Ziege und Eule und mit den Dornensträuchern, horchte in Lüfte und schmeckte das Licht. Wie eine kaum erwachte Bergtrolle saß die Alte und sog Geheimnis rings aus den weiten Räumen und wusste nichts mehr von den Menschen, die ihr auswichen oder sie belachten. Ein wunderbares Luftbild aus Erde in Sehnsucht hingebildet schien sie, das sich ewig nicht rührte, wie ein silbernes Bild, auch aus eitel Blinken, die grasende Ziege, deren Glöckchen nur manchmal geheimnisvoll ins Rauschen der Waldstimmen und der fernen Wasser im Tal tönte. Wie sie eines Tages gestorben war, die Zitterrose, kam der Gendarm des Ortes in die Hütte, und man hielt Leichenschau. Der verrunzelte, schmutzige Leichnam lag in Moderstroh und widrigen Lumpen auf der Lehmdiele, schlimmer wie in einem Stalle. Neben der Alten stand die Ziege, die sie beschnoberte und die so lange kläglich immer denselben Laut geschrien hatte, bis die Leute aufmerksam geworden waren. Auch weil sich die Alte nicht mehr hatte im Orte beim Krämer blicken lassen, kam man endlich dazu, in das Dornenreich einzudringen. Das Häuschen und die Frau waren wirklich Verwahrlosung und arme, schmutzige Erde. Und bald, nachdem sie verscharrt war, haben betrunkene Burschen das morsche Gemäuer vollends in Brand gesteckt, weil Furchtsame im Dorfe verbreitet, dass es drin umginge, sie deutlich quieken und poltern gehört und die magere Knochenhand der flatternden Hexe aus dem Gatter deutlich drohen gesehen. Aber ich sage es doch, dass ihre Augen wie Diamanten ins Licht der Sterne und des Mondes geblickt und die Wunderklänge im Nachtraume ihrem Herzen süßer Wohllaut gewesen. Süßer als Menschenlachen über ihre Runzeln und ihr verwunschenes Jugendbild, dass ihre Seele im weiten, einsamen Nachtlande Flügel nahm, reiner als die Haut eines, der alles Erdige von sich tat. Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Katharina Glowalla.